haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der große Schlaf. Es war eine dieser putzigen Villen, in denen ein Ehepaar problemlos zusammenleben konnte, weil sie sich oft wochenlang nicht begegneten. Ich ging durch das alte, schmiedeeiserne Tor und klingelte. Ich zündete mir eine Zigarette an und wartete. Es dauerte eine Ewigkeit und 3 Zigaretten, bis endlich jemand öffnete. Sie sah aus, wie die Mädchen in den Heften aussahen, die wir uns als Jungs unter der Schulbank weiterreichten. Ich beschloss, vorsichtig zu sein. Ich bin Philip Maloney. Frau Winter erwartet mich. Ich bin Frau Winter. Habe ich mir beinahe gedacht. Ja, wie meinen Sie das? Ich ging nicht weiter darauf ein. Frau Winter führte mich in den Salon. Ein kleines, hübsches Zimmer, in dem man alle Obdachlosen der Stadt problemlos unterbringen könnte. In einer Ecke stand ein Stuhl. Frau Winter schenkte sich einen Martini ein. Ich lehnte dankend ab. Morgens trinke ich nur Whisky. Dann kam sie zur Sache. Sie wissen, wer mein Mann ist? Vermutlich Herr Winter. Ja, genau. Max Winter, einer der führenden Forscher auf dem Gebiet von Milchschokolade. Es ist ihm gelungen, eine schmelzsichere Schokolade zu entwickeln. Die Araber, die würden Millionen für die Formel springen lassen. Ja, stellen Sie sich einmal vor, Sie spazieren durch die Sahara und sind im Besitz von schmelzsicherer Schokolade. Phänomenal. Darauf hat die Menschheit Jahrtausende gewartet. Und was soll ich dabei tun? Die Formel finden. Tut mir leid. Ich mache mir nichts aus Zahlen, außer Sie stehen auf einem gedeckten Scheck. Sie werden auf Ihre Rechnung kommen. Gestern Abend wurde bei uns eingebrochen. Die Diebe wussten genau, was sie suchten. Stellen Sie sich einmal vor, die Formel gerät in die falschen Hände. Das ist ja nicht auszudenken. Sie blickte entsetzt auf den Kronleuchter, der über uns hing. Dann trank sie noch einen Martini. Ich blieb trocken. Martini schlägt bei mir auf die Blase. Und ich hatte Angst, mich auf dem Weg zur Toilette zu verirren und Wochen später in irgendeiner Abstellkammer durch üblen Verwesungsgeruch unangenehm aufzufallen. Ich fragte Frau Winter noch nach einigen Einzelheiten. Lieben Sie es auch, nackt vor dem Fernseher zu sitzen? Bitte? War nur so eine Idee. Vielleicht wäre es gut, wenn ich noch mit Ihrem Mann sprechen würde. Möglicherweise hat er irgendeinen Verdacht. Tut mir leid, mein Mann schläft. Ich schlug vor, ihn zu wecken. Frau Winter schüttelte nur den Kopf und begann zu weinen. Ihr Mann war nach dem Einbruch so außer Fassung geraten, dass er in einen Tiefschlaf versank, aus dem er nicht mehr erwachte. Haben Sie es schon mit Wasser versucht? Wasser, Martini, Milch, Kaffee, es hilft alles nichts. Vielleicht hilft das. Frau Winter schrie und einige Bilder fielen zu Boden, doch ihr Mann schnarchte weiter. Ich verabschiedete mich und ging in mein Büro. Ich blätterte ein wenig in der neuesten Ausgabe des Telefonbuches. Es ist ganz erstaunlich, was sich die Autoren Jahr für Jahr neu ausdenken. Dann klopfte es an meiner Tür. Die gesamte Kosmetikabteilung eines Warenhauses schob sich elegant in mein Büro. Sie war einfach umwerfend. Sie dürfen ruhig wieder aufstehen, Maloney. Aus welchem Strumpfhosenwerbespott sind Sie denn entstiegen? Ich bin die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, Maloney. Ich stehe mehr auf Salzgebäck. Vielleicht möchten Sie einige Details über Frau Winter erfahren, Maloney. Details? Nicht, was Sie meinen, Maloney. Ist es nicht verblüffend, dass Frau Winter noch erstaunlich jung aussieht für ihre 79 Jahre? Donnerwetter, ich habe sie höchstens für 75 gehalten. Kennen Sie etwa Ihr Geheimnis für ewig junge Haut? Dann raus mit der Sprache. Lassen Sie uns zuerst noch ein bisschen Musik auflegen, Maloney. Also gut, schießen Sie los. Weshalb müssen Frauen immer alles wörtlich nehmen? Was würden Sie sagen, wenn Frau Winter gar nicht Frau Winter ist, Maloney? Was sind schon Namen? Ich zum Beispiel hieß früher mal Hippokrates Aristoteles Mahagoni. Die Frau, die sich als Frau Winter ausgibt, heißt in Wirklichkeit von Toblerone. Und ist eine Agentin des Schweizer Geheimdienstes. Sie soll das Rezept für schmelzsichere Schokolade auf ein Schweizer Nummernkonto transferieren und es dort einfrieren. Ist ja toll. Wissen Sie zufällig auch noch die Hauptstadt von Ruanda? Kigali. Warum? Darum. Ich konnte nicht anders. Die Frau wusste zu viel. ganz im Gegensatz zu mir. Es war höchste Zeit, mich mit den Fakten in meinem Fall zu befassen. Ich ging in ein Spezialitätengeschäft. Die Verkäuferin war gerade damit beschäftigt, aus Streichhölzern einen Turm zu bauen. Ich verlangte nach Schokolade. So? Und da wäre noch eine dunkle, mit Pfefferminz gefüllte Schokoladenspezialität. Na gut, her damit. Ich dachte, die sollte man erst nach 8 essen. Schmeckt ja grauenhaft. Kein Wunder, dass sich außer den Engländern niemand für dieses Rezept interessiert. Tja, da wäre noch ein besonderer Leckerbissen. Schokoladenhasen gefüllt mit Grand Marnier. Pfui Deibel, zergeht er mir schon in den Händen. Haben Sie nicht was Haltbareres? Schmelzsicher und so. Sie sind heute schon der Zweite, der danach fragt. Ist es denn seit neuestem Mode, Schokolade mit in die Sauna zu nehmen? Ich bitte Sie, ich gehe nie in eine Sauna. Dafür wasche ich täglich meine Socken. Könnten Sie mir den Mann beschreiben, der nach schmelzsicherer Schokolade fragte? Blond, blauäugig, 1,74 Meter, 65 Kilo schwer, Tätowierung auf der Brust. Donnerwetter! Werden Sie mich auch so gut in Erinnerung behalten? Wer weiß. Es war nicht die Zeit für einen Flirt. Ich ging zu Sam und trank einen Kaffee. Dabei wurde mir hundeelend. Ich begann zu jaulen und zu apportieren. Schließlich ging Sam mit mir Gassi. Danach fühlte ich mich wieder stark genug, um einen Baum auszureißen. Es gibt Leute, die mich dafür verantwortlich machen wollen, dass der Wald stirbt. Blödsinn. Ich schieße nie auf Bäume. Plötzlich kam mir eine Idee. Ich ging noch einmal ins Spezialitätengeschäft. Und tatsächlich, die Verkäuferin legte gerade den Hörer auf. Als sie mich sah, bekam sie einen roten Kopf. Der Streichholzturm war etwas größer geworden. Ich zückte drohend mein Taschentuch. Bitte, bitte nicht niesen. Das ist ein Geschenk für meinen 3 Jahre alten Sohn. Mit wem haben Sie gerade telefoniert? Das war eine Kundin. Sie wollte... Nein, ich habe mit meinem Mann telefoniert. Aber es war wirklich nur ein ganz, ganz kurzer Anruf. Das ewige Telefonieren ist schon ganz anderen Frauen zum Verhängnis geworden. Der Blonde mit tätowierter Brust ist Ihr Mann? Noch nicht, aber vielleicht bald. Wir möchten zusammen in Rimini eine Eisdiele eröffnen. Geniale Idee. Wo finde ich den Kerl? Oh, bitte lassen Sie in Ruhe. Er war ja so nett. Ich flatterte noch einige Male drohend mit meinen Nasenwänden, dann gab sie auf. Ich notierte mir die Adresse des Mannes. Dann ging ich in mein Büro und rief meine Klientin an. Ein alter Bekannter war am Draht. Ja, hallo, wer spricht da? Hier ist Hippokrates Aristoteles Mahagoni. Sieh an, Maloney, der Schrecken der Witwen und Waisen über 16. An dir kommt wohl keine Leiche lebend vorbei. Sag bloß, der große Schläfer sei von dannen. Nein, der schnarcht noch immer. Die Leiche ist eine junge Frau. Hat jemand einfach eingefroren. Auf einem Nummernkonto? Nein, eine ganz gemeine Tiefkühltruhe. Kanntest du die Frau? Polizisten wären ideale Quizmaster für niveaulose Unterhaltungssendungen. Niemand sonst kann so professionell dumm fragen. Tja, was macht ein Privatdetektiv, wenn ihm seine Klientin wegfriert? Erraten. Er legt erst mal ein bisschen Musik auf. Sieht ein bisschen unterkühlt aus, die Dame. Nach unseren Ermittlungen kann sie noch nicht lange da drin liegen. Sonst noch was gefunden? Nur eine Unmenge von Softeisstängeln. Und der Mann mit dem großen Schlaf? Hilft alles nichts. Hab ihn eine Stunde lang an den Füßen gekitzelt. Und? Mein Finger ist eingeschlafen. Ich verließ die Leiche und den Siebenschläfer. In meinem Büro suchte ich mein Taschentuch. Und tatsächlich, es war ein Knoten darin. Doch was wollte mir dieser Knoten sagen? Auskunft, Sie wünschen? Was hat ein Knoten in einem Taschentuch zu bedeuten? Die Frau konnte mir auch nicht weiterhelfen. Und sowas nennt sich Auskunft. Ich kratzte mich am linken Fuß, da fiel es mir wieder ein. Tatsächlich fand ich in der rechten Socke die Adresse des Mannes, der sich im Spezialitätenladen nach schmelzsicherer Schokolade erkundigt hatte. Ich legte mich zuerst noch ein paar Stunden hin und trieb dann noch etwas Sport, um fit zu bleiben. Als das erledigt war, ging ich zu dem blonden Mann mit tätowierter Brust. Er wohnte in einer Bruchbude direkt neben der Schnellbahn. Ich gehöre nicht zu der Sorte, die alles in vollen Zügen genießen. Im Gegenteil. Ich hasse diese ratternden Ungetüme. Nett haben Sie es hier. Was wollen Sie von mir? Sie haben einer Verkäuferin mit ihrer haarigen Brust den Kopf verdreht. Das läuft unter schwerer Körperverletzung. Sie können ihr den Kopf ja wieder gerade drehen, wenn Sie Lust dazu haben. Dazu fehlt mir das richtige Rezept. Und da soll ich Ihnen aushelfen? Die Frau könnte ein schmelzsicheres Herz dringend gebrauchen. Dachte ich's mir doch. Ein Schnüffler riecht man von Weitem. Ich schnupperte unter meine Achselhöhle. Es roch nach Arbeit und 40-Stunden-Tag. Aber ich wusste jetzt, dass dieser Tag bald ein Ende nehmen würde. Der Blondschopf ging zum Bett und griff unter das Kopfkissen. Ich zückte meine Waffe. Du kannst dir deine Kondome an den Hut stecken. Das Schlimmste werde ich verhüten. Ich wollte nicht, dass diese Schweizerin kaltgestellt wird. Ich will nur meine Eisdiele auf Remini. Und wozu brauchen Sie dann das Rezept für schmelzsichere Schokolade? Ich wollte es auf Softeis anwenden. Stellen Sie sich vor, am heißen Strand von Remini eine einzige Eisdiele mit Softeis, das nicht schmilzt. Meine Ahnung bestätigte sich, es ging wieder einmal um Geld, Ruhm und andere Leckereien. Fehlte eigentlich nur noch die Frau. Sie fehlte nicht lange. Plötzlich stand sie neben uns. Sie hatte sich ganz gut erhalten für ihre 79 Jahre. Ich wusste sofort, dass die richtige Frau Winter vor mir stand. Mein Mann ist ein alter Trottel. Er hat nur noch Formeln und andere Zahlen im Kopf. Er wollte das Rezept vernichten, weil er befürchtete, dass es in falsche Hände gerät und damit eine Katastrophe ausgelöst werden könnte. Dass die ganze Menschheit mit schmelzsicherer Schokolade überschwemmt wird? Eis, Herr Maloney, Eis. Mein Mann hat erkannt, dass wenn das Rezept auch bei Eis funktioniert, ganze Kontinente mit schmelzsicherem Natureis zugedeckt werden könnten. Dieser Dummkopf wollte das Rezept tatsächlich vernichten, um die Menschheit zu retten. Und da haben Sie ihn eingeschläfert. Es ging alles gut, bis dann plötzlich diese Schweizer Agentin auftauchte. Und die haben Sie dann kaltgestellt. Ganz schön unverfroren. Was werden Sie jetzt mit uns tun? Es ist an der Zeit, dass Sie endlich singen. Aber wir haben doch schon alles zugegeben. Ich packte ihn an seinen drei Brusthaaren und stand gleichzeitig Frau Winter auf die Hühneraugen ihres linken Fußes. Sie schrien beide. Dann endlich war es soweit. Sie sangen beide. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Schluss jetzt! Ich fand das Rezept unter der Matratze. Ich ließ die beiden liegen und ging dann zum Haus von der Familie Winter. Vertraute Klänge erwarteten mich. So, Herr Winter. Herr Winter, ist wieder alles in Butter? Beziehungsweise in Schokolade? Und wer zahlt jetzt meine Spesen? Es half nichts. Der große Schlaf nahm kein Ende. Ich setzte mich in einen Stuhl und dachte über die wirklich wichtigen Dinge im Leben nach. Es fiel mir nichts ein. Scheiße, dachte ich und ging auf die Toilette.